als der Studierte, dieser Quacho, ins Dorf zurückkam. Mittlerweile ist er dreimal in der Woche bei uns, als Doktor. Denn er lernt jetzt bei Onjuro. Und dein Boss wollte dich tatsächlich erschießen? Naja, er hat seine Pistole gehoben und abgedrückt. Aber ich glaube, der andere, Minta, hatte die Kugeln rausgenommen. Tja, man sollte es kaum glauben. Dieser Sachi mit den schlechten Manieren. Die Vorfahren haben also recht, wenn sie sagen, dass das Böse Seite an Seite mit dem Guten lebt. Quacho verdankt es Onyame, dass er durch den Wald hierher gefunden hat. Habe ich ihm nicht gesagt, er würde ein guter Jäger sein? Die Rollen und ihre Darsteller: Opanjin Poku, der Jäger, Walter Renneisen. Quacho Odamten, genannt Kayo, Stefan Kaminski. Constable Garber, Thomas Anzenhofer. Ojuro, der Medizinmann, Matthias Hase. Inspektor Donko, Thomas Gimbel. Sergeant Minter, Bruno Winzen. Kommissar Menza, Martin Bross. Und viele andere. Technische Realisation: Rike Wiebelitz und Peter Hamacher. Regieassistenz: Freya Hattenberger. Regie: Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Der Krimi »Die lästige Witwe«, den Sie am nächsten Montag um 21.30 Uhr hören können, entstand nach einer literarischen Vorlage des Autors Ed McBain, der 1959 mit dieser Geschichte seine Reihe »Das 87. Polizeirevier« begann. Virginias Mann ist im Gefängnis gestorben. Die resolute Dame beschließt, Detective Carella, der ihn verhaftet hatte, soll auch sterben. Bewaffnet erscheint sie auf dem 87. Polizeirevier, doch Carella ist nicht zu sprechen. Virginia, Ihr Mann war ein Verbrecher. Den hätte jeder andere auch eingelocht. Wie oft hat Frank schon gesessen? Wie viele Polizisten haben den schon vorher eingelocht? Diesmal war es halt Carella. Er hat den Staatsanwalt gedrängt, Frank vor Gericht zu stellen. Und er ist im Prozess als Zeuge gegen Frank aufgetreten. Carella hat alles dran gesetzt, meinen Mann ins Gefängnis zu bringen. Das ist sein Job, Virginia. Dafür wird er bezahlt. Dafür werden wir alle hier bezahlt. Es ist unser Job, Leute wie Frank ins Gefängnis zu bringen. Carella hat ihn genauso sicher getötet, als wenn er ihn erschossen hätte. Und jetzt werde ich Carella erschießen, so wie er dieses Zimmer betritt. Und dann? Was dann? Wenn Sie ihn erschossen haben, dann gehen Sie hier wieder so raus, wie Sie reingekommen sind. Wenn Sie Carella erschießen, meinen Sie, Sie kämen hier so einfach wieder raus? Ich komme schon wieder raus, keine Sorge. So ein Blödsinn. Wenn Sie auch nur einen einzigen Schuss abgeben, dann wimmelt es hier in der nächsten Sekunde von Polizisten. Sie sind hier nicht auf einer einsamen Landstraße, Sie sind mitten in einem Polizeirevier. Ich brauche gar keinen von euch zu erschießen. Ich habe nämlich eine Flasche Nitroglycerin in der Tasche. Sie lügen, Virginia. Hier, in meiner Tasche habe ich eine große Flasche voller Nitroglycerin. Ich brauche sie gar nicht zu erschießen, Lieutenant, keinen von euch. Ich muss nur meine Tasche hier fallen lassen und das war's dann. Scheiße. So ist besser. Jetzt warten wir alle zusammen auf Detective Steve Carella. Die lästige Witwe. Kriminalhörspiel nach dem Roman von Ed McBain am nächsten Montag, also am 15. Dezember um 21.30 Uhr. Bis zum Beginn von Studio 9 Kompakt, Themen des Tages, noch ein paar Takte Musik. Hören Sie das Thelonious Monk Quartet mit dem Titel Epistrophe.